Wie lautete schon immer eine der prinzipiellen Regeln in der Popmusik? Auf jeden Trend folgt auch ein Gegentrend. Auch Techno, dem Intrend in den letzten Jahren in den deutschen Tanzclubs und bei den Rave-Partys, ging es da nicht anders. Auf das monotone Gebrettere in höchsten Phon- und Schlagzahlen musste zwangsläufig das Beliebtheitspegel in eine entgegengesetzte Richtung ausschlagen. Auf den harten, schweißtreibenden Techno folgte circa um die Jahreswende eine softere, ruhigere und schon wieder ab und an mit Melodien angereicherte Variante. Mit exotischen Sita- oder Tabla-Klängen versehen, die die Clubgänger in andere Welten führen sollen. Stichworte New Age in der Disco und transzendentale Tanzmusik. Wenn man Techno als einen der vielen Zweige von House Music ansieht, dann ist der Nachfolger Trance Dance oder auch Trance Techno genannt, am ehesten mit dem Ambient House zu vergleichen, der vor 5 Jahren als softe und auch melodiöse Antwort auf Acid House kam. Doch während Ambient auch ohne die durchstampfende Basstrommel auskam, ist sie beim Trance ein absolutes Muss. In dieser Tradition sieht auch Thorsten Fenslau die Trance-Entwicklung. Thorsten Fenslau, seines Zeichens einer der ersten Frankfurter Techno-DJs und eine Vaterfigur neuerer Club-Music-Kultur. Für mich ist Techno, also der Begriff ist eigentlich sehr unzulässig. Also was ich unter dem Begriff sammle, ist einfach moderne Musik, die gut gemacht ist und einfach innovativ. Das heißt neue Sounds, neue Geschwindigkeiten, neue Rhythmen. Man kann einfach unheimlich viel ausprobieren, was man in anderer Musik, im Hip-Hop oder im House alleine gar nicht mehr möglich wäre. Also nur die ganze Nacht Techno brettern, wie man es im Deutsch sagt, das wäre mir eigentlich zu langweilig und das nervt auch die Leute. Man muss schon eine gewisse, schon ein bisschen Gas geben, aber dann auch wieder mal ein altes Stück, ein Hausstück oder es gibt auch zum Beispiel neue Sachen, also Chill Out jetzt auch schon etwas strapaziert und Trance Dance. Also man kann viele Sachen machen und das alles sammle ich eigentlich unter dem Begriff guter Clubmusik. Und der DJ Tanit, die Kultfigur des Berliner Tresor, in dem bis vor gar nicht so langer Zeit die Techno-Bretterei in immer schnellere und ohrenbetäubendere Ekstasen geführt wurde, dieser DJ Tanit mit Markenzeichen Militärklamotten schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn er meint. Diese Soft-Variante, ich glaube, die hat eher so diese Wurzeln in Klaus Schulze, Tangerine Dream, also flächige Sounds, die halt irgendwie so Filme im Kopf ablaufen lassen. Also das ist alles schon in Deutschland passiert, früher nur. Damals war halt wirklich diese Massenakzeptanz dabei. Das war eine andere Zeit und die waren halt ihrer Zeit in gewisser Weise schon voraus gewesen. Inzwischen hat im Berliner Tresor auch Trance Dance den Techno der brutalen und unbarmherzigen Art abgelöst. Wir wollen wieder fantasievolle und warme Musik spielen, mein Tresorbetreiber Armin Kohlberger. Ohnehin hatte sich das Techno-Fieber in Berlin auch nur deshalb in solch ungeahnte Höhen hochschaukeln können, weil nach dem Fall der Mauer die Kids aus dem Ostteil der Stadt einen so immensen Nachholbedarf in Sachen Abfeiern hatten. DJ Kid Paul, mit 15 Jahren einer der jüngsten DJs in der Stadt, sieht die neuerliche Hinwendung zum softeren Trance eher nüchtern. Unter dem Stichwort Trance, also ich kann es insofern schon nachvollziehen, halt wenn immer gebrettert wird, dass dann auch mal die Leute sich entspannen müssen. Und das soll dann halt jetzt Trance sein. Und der Berliner DJ Paul van Dijk umschreibt die Wandlung vom Techno zum Trance Dance so. Ich schreibe Techno nicht mit 2K, ich mag es auch nicht, weil das ist irgendwie übertrieben. Das drückt halt nur auch die übertriebene Härte von Techno teilweise aus. Und das, was ich mache, ist halt nicht mit 2K, sondern eher mit 2N wie. Hm. Ursprünglich nannte sich das, was jetzt unter der Bezeichnung Trance Dance in aller Clubgängermunde ist, Chill Out. Dieses Wort kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet so viel wie ausruhen, relaxen. Und sie war dazu bestimmt, den meist kleinen Nebenräumen einer Disco, den Techno-Tänzern, die Möglichkeit zu geben, sich von der anstrengenden Bretterei zu erholen. Ein Meister der Chill-Out-Musik ist der Frankfurter XS Club, der in der Frankfurter Flughafendisco Dorian Gray auflegt. Chill-Out ist für mich eine Musik, die gemacht wird zum Entspannen, die ich einfach, wo ich jetzt nicht körperlich irgendwie was dazu tun muss, um die Musik wahrzunehmen, sondern wo ich mich eher hinsetzen kann, zurücklehnen kann, die Musik einfach auf mich wirken lassen kann und einfach dabei abschalten kann. Chill-Out ist beispielsweise auch das, was die englische Gruppe The Orb macht, wenn sie meditative, breit ausgefächerte Keyboard-Klangbilder à la Pink Floyd oder Tangerine Dream mit digitaler Computertechnik umsetzt. Inzwischen wurde aus dem Chill-Out die Variante Trance Dance. Das Wort Trance kommt vom französischen transir und bedeutet so viel wie in einen anderen Zustand versetzen. Und genau das tut die Trance-Musik, indem sie zur digitalen Droge für die Ohren wird. Als The Orb kürzlich auf Partytour ging, hat man die spirituelle Qualität von Trance Dance durch ein visuelles Begleitprogramm noch erweitert. Cyberspace-Module wurden zur Verfügung gestellt, die in den Clubs und Hallen virtuelle Realitäten erfahrbar machten. Digitale Lightshows, die mit herkömmlichen Lichtspielereien überhaupt nichts mehr zu tun haben, setzten die Trance-Musik in Szene. Und die Frankfurter Computermusikgruppe Station Rose hat dazu die Sinne zusätzlich mit sequenzergesteuerten Soundsamples, sprich Natursounds, gesampelt, per Computeranimation und mehreren Großbildprojektoren stimuliert. Einer der Frankfurter DJs, die erst mit Trance Dance ins Rampenlicht gerückt sind, hat die Macht der hypnotischen Computermusik längst erkannt. Und das ist DJ Dr. Atmo. Ich glaube, dass die Leute das brauchen. Dass der Chillout nicht mehr so zu Hause einfach laufen kann. Dass man bereit ist, auch dafür auszugehen. Und es macht einfach Spaß, auch die Leute von vorigen Tag zu sehen oder von dem Wochenende davor, um einfach die ganze Storys miteinander auszutauschen, auch die ganze Power, was man am Wochenende weggegeben hat, und einfach durch Relaxen wiederzuholen und sich vorzubereiten für das nächste Rave, was morgen oder übermorgen stattfindet. so haben wir es auch geschafft, von verschiedenen Filmen und auch von verschiedenen Bereichen, auch wie die Musik, auch wie Mode, auch von Fernsehen, von dem Video, die besten Parts rauszusammeln. In Frankfurt, schon zu Techno-Zeiten die Hochburg des Geschehens, hat sich bereits ein DJ-Verbund gebildet, der sich auch als Plattenproduzent der weicheren Variante von Techno, nämlich dem Trance Dance, annimmt. Hören wir zwei Vertreter von PCP, DJ Underground, über ihre Arbeit und ihre Ansichten. Wir haben schon angefangen, andere Musik vorher zu spielen, aber gemerkt, dass man sich zu dieser Zeit nicht mehr ausdrücken kann mit der Musik, mit Gitarren etc. Weil alles führt wieder zurück zu den Stones, zu Led Zeppelin, AC/DC, egal was. Und 1990 ist halt das Jahr der Techno-Sachen. Deswegen müssen wir es mit Computer machen. Wir sehen uns auch mehr als eine Rock'n'Roll-Bewegung des Computers als Techno. Es ist wie Punk 1977, nur Punk war zu destruktiv. Und Techno hat da irgendwie eine andere Message. Mehr halt für die Zukunft, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Was geht nach? Wir verschicken nicht viele Muster oder so. Wir machen nicht groß Promotion, wir schalten keine Anzeigen in Zeitungen. Es läuft eher über Mundpropaganda, ist sehr untergründig, aber wir machen gezielte Promotion. Wir verschicken Tapes, Musterplatten an DJs in der ganzen Welt, an wichtige Labels und die leiten es dann weiter, dass es in die richtigen Hände kommt. Ja, um den Sound halt zu hören, ist es besser schon mal in der Disco zu hören, weil man mixt ja häufig nicht mehr für die Anlage zu Hause. Aber in der Disco sind ganz andere Sachen wegen den Frequenzweichen und das muss man halt erst vorher mal hören. Deswegen gehen wir einmal die Woche in ein ziemlich großes Disco mit dem besten Soundsystem eigentlich in ganz Deutschland. Als der beste in ganz Europa mieten wir uns einmal die Woche. Future. Ich glaube nicht mehr, dass sich jetzt noch irgendwas ändert oder dass die Gitarren wieder zurückkommen oder dass Rock wieder in ist oder egal was, das wird jetzt damit bleiben. Ich meine, wir sollten uns auch nur nicht festlegen auf eine durchgehende Bassdrum. Techno heißt für uns alles, was mit diesen Instrumenten gemacht ist. Es kann genauso gut Soul sein, es kann genauso gut alles sein. Hauptsache es hat dieses gewisse Feeling, was die Zukunft uns bringt. Deutschlands Techno-DJ Nummer 1, der Frankfurter Sven Weth, der sogar über die Landesgrenzen als eine Kultfigur gilt, hat sein Clubprogramm inzwischen auf die sanftere Welle umgestellt und mit der CD Accident in Paradise seine Musik abgeliefert, die für das Phänomen Trance wiederum trendsetzend sein könnte. Da werden im Tempo gedrosselte Techno-Beats mit fast schon singbaren, meditativen Klängen verbunden und mit Natursounds angereichert, die Sven Veit zum großen Teil auf einer Indien- und Goa-Reise per DAT-Recorder aufgenommen hat. Doch Sven Veit ist nach wie vor davon überzeugt, dass auch Trance, wie schon Techno zuvor, nur ein Zweig aus dem großen Hauptstrom House Music ist und dass nach wie vor Frankfurt eine Vorreiterrolle innehat. Ich sehe das so, dass in Frankfurt meines Erachtens dass die ganze Techno-Szene eigentlich salonfähig gemacht wurde. Und in Frankfurt ist das irgendwo schon sehr kommerziell. Das ist für die Frankfurter Jugendlichen ist das eigentlich Popmusik, was hier gespielt wird. Und in anderen Städten, ob das jetzt Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, in Amsterdam und Rotterdam und, da hat es jetzt auch seit einem Jahr richtig geboomt. Und naja, und ich sehe halt, die House Nation wird immer größer. Zusammen mit seinem Partner Heinz Roth hat Sven Veit die Plattenfirma IQ gegründet. Mit Heinz Roth als der eigentliche Macher im Hintergrund und mit ihm als überall gefeierten DJ gibt es die schnellstmögliche Verbindung vom Produzenten zum Konsumenten, wozu große Plattenfirmen überhaupt nicht in der Lage wären. Da können wir gleich aus dem Studio, nehmen wir unsere Plattkassetten mit und gehen ins Omen, legen die ein und spielen die und sehen natürlich gleich, was auf der Tanzfläche passiert. Und so von daher können wir dann immer ganz gut einschätzen, ob das jetzt richtig ist oder nicht oder ob das jetzt laufen wird oder nicht. Die Plattenfirmen haben auch erst vor 3 Jahren irgendwie erst gesehen, dass die DJs eigentlich die Leute sind, die den Finger am Impuls haben und die Trends auslösen. Und von daher haben die Plattenfirmen sich dann DJ-Promoter eingestellt, die DJs betreuen, bemustern. Und das ist natürlich das A und O jetzt in dem Business, weil letztendlich der DJ macht den Trend und der DJ macht den Hit. Also wir haben jetzt gerade vor 3 Wochen ein neues Label gemacht, Hardhouse Frankfurt. Und es wird mit Sicherheit immer mehr den DJ als Konsumenten geben, weil er muss einfach 3-4 Mal die Woche 4-5 Stunden Programm machen. Und das neue Label Hardhouse Frankfurt macht eigentlich Folgendes, dass wir Auflagen machen zwischen 3 und 5.000, die wir verkaufen wollen. Und wir wollen gar nicht mehr verkaufen. Wir werden auch nicht mehr verkaufen. Also die Platte ist nur an den DJ adressiert. Und IQ übernimmt praktisch die Underground-Trends und versucht sie kommerziell als Pop in Verbindung mit Künstlern zu vermarkten. Also im Dance-Bereich wird es so sein, dass sich mit Sicherheit ein europäischer Sound rauskristallisiert. Wir sehen das auch bei Produkten, die wir aus England oder Amerika bekommen, wobei England uns noch näher ist, aber amerikanische Dance-Sachen kann man in der Form überhaupt nicht veröffentlichen. Also das will überhaupt niemand hören. Aus England ist es so, wenn man englische Sachen veröffentlichen will, muss man auf jeden Fall neue Mixe machen für Deutschland, weil wir einfach so eine gewachsene Clubkultur jetzt haben. hörten es bereits andeutungsweise, Techno, Chillout und Trance haben inzwischen einen eigenen Kult kreiert, dessen Anhänger ihre Raves oder Partys von Donnerstagnacht durchgehend bis Montag früh durchfeiern und das bevorzugt ab 5 Uhr morgens, wenn die normalen Discogänger längst das Feld geräumt haben. Neben entsprechendem, meist buntem, aber bequemen Outfit gehören zu diesem Kult auch noch diverse andere Utensilien und Memorabilien. Nicht nur in Frankfurt gibt es dafür bereits Spezialläden, die, wenn man sie betritt, sofort an die Headshops aus der guten alten Hippie-Zeit erinnern. Zwei Verkäufer aus dem Frankfurter Embargo klären uns auf. Das ist der ultimative Stützpunkt hier für alle Nachtgestalten in Deutschland und auch allen anderen Leuten. Eigentlich die Leute, die nach Frankfurt kommen, die kommen auch hier ins Embargo. Ganz einfach, weil das zum Frankfurter Leben dazugehört. Und Laden, den kennt man halt auf der ganzen Welt. Dann gibt's hier noch Elemente aus den 80er Jahren. Pinhead, Hellraiser. Ganz einfach, weil das Leben halt einfach brutal ist. Deswegen gehört es dazu. Und Leben und Tod und so, das gehört halt einfach dazu, weil es gibt nicht nur Leben, es gibt auch Tod. Und da muss man sich drüber bewusst sein. Dann kann man den ganzen Tag, jeden Tag noch intensiver leben. Ah, Holy Water natürlich auch hier, ganz klar dabei, um deine Seele mal richtig zu reinigen nach so einem harten Wochenende. Ja, also ich würde sagen, es ist kein Zurückgehen in die 60er Jahre oder hier, sondern es ist ganz einfach ein Mix. Die 90er Jahre sind jetzt und die 60er Jahre, 70er Jahre haben so geile Elemente gehabt. Und diese Mixtur, das ist vielleicht das, was hier das Ganze interessant gestaltet hat. So. Weil ich würde sagen, wir gehen nicht zurück, sondern forth in the future, immer geradeaus. Jahr 2001. Dann werden wir sehen. Es liegt auf der Hand, dass einige Macher des Trance Dance an computergenaue Einstellungen der diversen Frequenzen ohnehin gewöhnt, das in wissenschaftlichen Fachkreisen längst bekannte und wohl auch praktizierte Phänomen entdeckten, dass bestimmte Einzelfrequenzen unterschiedliche Reaktionen auf das menschliche Gehirn, die Sinne und Nerven und den Körper auslösen. Gary Dunner und Liza Rose, zwei Österreicher in Frankfurt, haben sich im Zusammenhang mit computergesteuerter Musik lange mit diesem Phänomen beschäftigt und bieten unter dem Projektnamen Station Rose eine vom Trance abgeleitete Form, die sie ganz bewusst Neurodisco nennen. Und dafür haben sie sogenannte Mind Machines entwickelt, die sie vor allem live einsetzen. Mind Machines sind Geräte, die sehen in der äußeren Form so aus, du hast ein Sonnenbrillen-ähnliches Ding auf der Nase, wo Leuchtdioden innen angebracht sind und aus dem Kopfhörer auf. Auf diesen Kopfhörer laufen synchron zu Lichtimpulsen von Programm zu Programm verschiedene Frequenzabläufe. Was uns interessiert, und da besteht auch wieder eine Parallele zu Mind Machines, ist das Hervorrufen von Theta-Zuständen im Gehirn der Leute, die im Club sind. Ne? Und das geht dadurch, dass du eben über eine gewisse Zeitabfolge durchgehend eine bestimmte Frequenz laufen lässt. Nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Dass sich das Gehirn auf diese Frequenz einstellen kann. Der Begriff Public Brain Session steht ja schon für sich, ne? Public Brain, dass viele Leute auf eine es geht immer noch um Schwingungen, dass viele Leute gemeinsam auf eine auf ein Schwingungsplateau kommen, wo sie anders als verbal miteinander kommunizieren. Und einer unserer Slogans ist auch Entindividualisierung durch Überinformation. Also dass dieses Modell Ego, das teilweise sehr schnell durchschaubar ist und langweilig, überbrückt wird und man gemeinsam auf einem anderen Plateau agiert. Und unserer Meinung nach ist Neurodisco die Stufe nach Techno. Techno ist noch zu, Sounds, die noch nicht so pur sind wie Neuro. Neurodisco sind nur mehr Frequenzen, Informationen, die du nur über Frequenzen aufnimmst, optisch und akustisch. Musik eingesetzt zur Manipulation der sinnlichen Wahrnehmung. Für Autonormalverbraucher klingt das allzu futuristisch nach einer fernen Zeit, in der die Menschen ihre Kicks und Thrills per implantierten Computerchips beziehen werden. Leute wie die von der Station Rose, aber auch der Berliner DJ Van Dyck arbeiten bereits daran. Letzterer nennt dementsprechend seine musikalischen Events auch Brain Party. A Brain Party ist ja eine Mischung aus Trance House Music. Normale Hausmusik, würde ich sagen, und Anwendung neuester Technik im Bereich halt von Brain Machines und so, die dann also auch aufs Unterbewusstsein einwirken, von Subliminal Frequenzen über so eine Motor Bassline, wo dann also unheimlich tiefe Frequenzen musikalisch rübergehen, die man nicht hört, die man aber spürt und die so im Körper dann halt ja, Fröhlichkeit rauslösen, Emotionen und im besten Fall, dass man halt in den wachen Schlafzustand fällt, also halt in die Trance. Das ist also das Ziel, was man irgendwie versucht mit diesen Partys auch zu erreichen und ich gehöre halt zu den zwei DJs, die in Berlin versuchen, das musikalisch umzusetzen. Und auch das Berliner Duo Delcom, bestehend aus Saba Komossa und dem zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle mit der Gruppe DAF, das steht für Deutsch-Amerikanische Freundschaft, bekannt gewordenem Gabi Delgado, betätigt sich im Bereich von Neurodisco. Wir arbeiten in einem Bereich zwischen 0 und 15 Hertz und ja, haben eben auch da unsere Forschungsarbeit betrieben und wir wissen inzwischen ganz genau, dass zum Beispiel 6 Hertz sexuell stimulieren, also wirklich geil machen und dass ja, im Bereich zwischen 12 und 15 Hertz eine Hysterie erzeugt wird, die dann so um die 15 Hertz natürlich schon wieder anstrengend ist und wir fahren dann gerne so das Level so um die 12 herum und das macht uns sehr viel Spaß. Wo bleibt da die zwischenmenschliche Kommunikation, ist man geneigt zu fragen, wenn der Konsument von Neurodisco seine Sinne manipulieren lässt und das losgelöst von seiner unmittelbaren Umgebung. Gabi Delgado führt da die Körpersprache, die Body Language, ins Feld. Ja, man muss ja nicht sprechen, um zu kommunizieren. Ja? Die Kommunikation läuft also in den Clubs eher über Tanz, über Angucken, Anfassen, als über Sprache. Das ist auch sehr gut, dass das so ist. Weil die Sprache ist ja doch eine... Wenn man reden kann man halt viel, nicht? Das bedeutet aber meistens wenig. We'll be right back. Elektronische Tanzmusik ist so neu, auch wieder nicht, wird mancher sagen und erinnert an Kraftwerk. Aber auch Gabi Delgado selbst ist dafür ein gutes Beispiel, wenn auch damals in den frühen 80er Jahren, als er mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft, kurz DAF genannt, spielte, die technischen Mittel natürlich äußerst beschränkt waren. Dafür hat man damals dann auf Minimalistik gesetzt. Wie in Der Räuber und der Prinz, das übrigens lange vor Da Da Da erschienen ist und das nachträglich zeigt, woher Stefan Remmler und das Trio seinerzeit die Inspiration für ihren Mega-Hit bezogen haben. Gibt es eben schon eine lange Tradition eben elektronischer Tanzmusik, aber es gibt natürlich schon einen großen Unterschied zwischen DAF und Delcom. DAF war eigentlich sehr 80s-typisch, ja, von den Slogans, die benutzt wurden, auch im Endeffekt auch von der Musik. Und Delcom steht eigentlich für die 90er, kann man sagen. Mit DAF hatte Gabi Delgado seinerzeit im trendsetzenden Düsseldorf das Domizil. Mit seiner Delcom-Partnerin Sabi Komossa lebt und arbeitet er jetzt in Berlin, wo er auch einen Club besitzt, der natürlich erst morgens um 5 aufmacht. Mit Berlin, so glaubt er jedenfalls, hat er einen ähnlich zukunftsträchtigen Griff getan wie seinerzeit mit Düsseldorf. Berlin ändert sich sehr schnell. Also für Europa ist das auch so, dass die Stadt sich am schnellsten ändert. Und Veränderungen sind ja immer gut. Der europäische Gedanke, der ist insofern gut, dass es keine Grenzen gibt, keine Importbeschränkungen, dass man quasi... Es wäre sehr schön, wenn Europa wirklich ein großes Land ist, mit vielen, vielen Hauptstädten. Nicht mit einer Stadt, kein Zentralismus, ja, aber ein Land. unseren beiden Gesprächspartnern vom Frankfurter DJ-Verbund PCP haben wir es vorhin schon gehört. Für die Macher und Anhänger der technokratischen Musik gilt der Rock'n'Roll längst als abgelöst durch Trance, Techno und überhaupt von House Music. Der Berliner DJ Tanit geht da sogar noch einen Schritt weiter, wenn er meint, dass auch Konzerte mit Rockmusik längst ein Relikt aus alten Zeiten seien. Live-Musik braucht keiner mehr. Das hat man 40 Jahre gehabt und das ist dann immer nur so ausgehalten. Also für mich ist es eine Perversion irgendwie. Das ist halt immer dieses Rock-Ding, das oben in die Idol steht und irgendwie so den Leuten zeigt irgendwie, ich bin der Größte. Hier steht unter mir, das ist halt immer die Ebene, da ist eine Bühne, da steht einer drauf und versucht den anderen zu erzählen, irgendwie sein Denken den Leuten zu vermitteln. Dabei ist jeder gleich, also man braucht keinen, der oben steht und zu dem man hochgucken muss und sagen, das ist der Große, der uns irgendwie die Worte gegeben hat. Sendung von Rainer Blume.